der Regen fällt in Old Germany und der Wind wird kalt übers Land. Ist die Sehnsucht groß und dann willst du los, du brauchst Sommer, Sonne, Meer und Strand. Doch weil jeder danach sucht, ist der Flieger ausgebucht. Ich wünsch mir eine Autobahn, auf der wir bis nach Malle fahren. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, da gibt es immer Sonnenschein und keiner bleibt allein. Schöne Frauen bringen Herzgefahr. Ja, ich wünsch mir eine Autobahn, auf der wir bis nach Malle fahren. Irgendwann bleib ich vielleicht für immer da. Schwarze Wolken ziehen über ganz Berlin und in Bayern ist wieder Föhn. Und am Titisee liegt der erste Schnee, unter Palmen liegen, das wär schön. Doch weil jeder danach giert, sind die Preise explodiert. Ich wünsch mir eine Autobahn, auf der wir bis nach Malle fahren. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, da gibt es immer Sonnenschein und keiner bleibt allein. Schöne Frauen bringen Herzgefahr. Ja, ich wünsch mir eine Autobahn, auf der wir bis nach Malle fahren. Irgendwann bleib ich vielleicht für immer da. Ich wünsch mir eine Autobahn, auf der wir bis nach Malle fahren. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, da gibt es immer Sonnenschein und keiner bleibt allein. Schöne Frauen bringen Herzgefahr. Ja, ich wünsch mir eine Autobahn, auf der wir bis nach Malle fahren. Irgendwann bleib ich vielleicht für immer da.